Verspottung und üble Behandlung müssen die Menschen aushalten, um der Wahrheit willen. Eure Gewalt lasse die an mir aus. Nehmet an mir ein Beispiel. Noch jetzt will ich der Bessere von uns sein. Habe ich etwas Unbilliges gegen euch begangen, so unterweist mich dessen. Ich will es gern und will ich entgelten. Ist das aber nicht der Fall, so belehrt mich, wie ich mich von meinem Herzeleid erhole. Entweder ihr macht gut, was ihr an meiner Trauerwenderin, an mir und meinen Kindern Übles begangen habt, oder kommt in dieser Sache mit mir vor Gott, der mein, euer und aller Welt rechter Richter ist. Härte wieder Härte. Es komme nun, wie es komme. Geduld bringt die Leute zu Ehren. Ein zorniger Mann kann die Wahrheit nicht entscheiden. Hättest du uns früher gütlich angesprochen, wir hätten dich in Güte unterwiesen, dass du Unrecht hast, den Tod deines Weibes zu beklagen und zu beweinen. Weißt du es nicht, so wisse es nun. Sobald ein Mensch geboren wird, so hat er schon das Angeld erhalten, dass er sterben muss. Des Anfangs Geschwister ist das Ende. Wer ausgesandt wird, hat die Pflicht, wiederzukommen. Die Menschen leben auf Erden nur in der Fremde. Vom Sein zum Nichtsein müssen sie kommen. Auf schnellen Füßen eilt das Menschenleben hin. Jetzt leben, im Handumdrehen gestorben. Mit kurzem Worte beschlossen. Jeder Mensch ist uns sein Sterben schuldig und hat als Erbteil den Tod. Beweinest du aber deines Weibes Jugend, du tust Unrecht. Denn sobald ein Mensch zum Leben kommt, sogleich ist er alt genug zu sterben. Du meinst vielleicht, das Alter sei ein edles Gut. Oh nein, es ist voll Krankheit und Mühsal, Ungestalt, kalt und allen Leuten missfällig. Es taugt nichts. Beklagst du dann ihre Schönheit? Du handelst kindisch. Eines jeden Menschen Schönheit muss entweder das Alter oder der Tod vernichten. Alle rosenfarbenen Mündlein müssen blass werden. Alle roten Wängelein müssen bleich werden. Alle hellen Äuglein müssen lichtlos werden. Lass also fahren. Klage nicht über Verlust, den du nicht ungeschehen machen kannst. So ratet mir und unterweiset mich, wie ich so unsagbares Leid aus dem Herzen, aus dem Kopfe und aus den Sinnen ausgraben, austilgen und austreiben soll. O, Herr Tod, alle Welt klagt über euch, und auch ich. Ratet, helfet und zeiget mir, wie meine Kinder für eine solche untadelige Mutter entschädigt werden, weil ich sonst vor Kummer unsinnig und sie immerdar traurig bleiben müssen. Ich sehe ja, dass sogar unter unvernünftigen Tieren ein Gatte um des anderen Tod trauert, aus angeborenem Drange. Hilfe, Rat und Vergeltung seid ihr mir schuldig, denn ihr habt mir den Schaden getan. Gag, gag, gag, schnattert die Gans, man predige, was man wolle. Lass dir's eingehen und vernimm. Das Leben ist um des Sterbens willen geschaffen. Gäbe es kein Leben, wir wären nicht. Unser Amt hätte keinen Sinn. Damit aber gäbe es auch keine Weltordnung. Entweder bist du zu sehr von Leid erfüllt oder Unvernunft haust in dir. Bist du unvernünftig, so bitte Gott, dir Vernunft zu verleihen. Bist du aber voll Leides, so höre auf, lass fahren. Lass dir sagen, dass das Menschenleben auf Erden nur ein Hauch ist. Es sei dir nun lieb oder leid. Wir wollen dir die Wahrheit an die Sonne legen. Es höre, wer es wolle. Mach aus einem Menschen, was du willst. Er kann doch nicht mehr sein, als wir dir sagen. Der Mensch wird in Sünden empfangen, mit unreinem, unaussprechlichem Unflat im Mutterleibe genährt. Er kommt nackt zur Welt und beschmiert wie ein Bienenstock. Ein ganzer Ekel, ein Kotfass, ein Wurmfraß, ein Stankhaus, ein schmutziger Spülzuber, ein faules Aas, ein Schimmelkasten, eine löcherige Tasche, ein stinkender Harnkrug, ein betrüglicher Puppenschein, ein unersättlicher Löschkrug und eine gemalte Verlockung. Es höre, wer da wolle, ein jeder ganz geschaffene Mensch hat 9 Löcher in seinem Leibe. Aus allen fließt so ekliger und schmutziger Unflat, dass es nichts Unreineres geben kann. Einen so schönen Menschen sahst du nie, dass dir nicht davor graute, wenn du ihn inwendig durchschauen könntest. Nimm weg und zieh ab dem schönsten Weibe des Schneiders Farbe, so siehst du eine schmähliche Puppe, eine rasch welkende Blume und einen bald zusammensinkenden Erdklumpen. Weise mir eine Handvoll Schönheit bei allen schönen Frauen, die vor 100 Jahren gelebt haben. Lass hinfahren, Liebe, lass hinfließen, Leid. Lass den Rhein seinen Gang gehen wie andere Wasser, du weiser Bursche aus Eseldorf. Pfui über euch, böser Schandensack! Wie beschimpft und verunehrt ihr den werten Menschen, Gottes allerliebstes Geschöpf, womit ihr auch die Gottheit selber schmäht. Jetzt erst erkenne ich, dass ihr voller Lügen seid und nicht im Paradiese geschaffen, wie ihr sagt. Wäret ihr in dem Paradies in die Welt gesetzt, so wüsstet ihr, dass Gott den Menschen und alle Dinge gut geschaffen und den Menschen über sie alle gestellt hat. Hätte Gottes allmächtige Hand ein so unreines und unflätiges Menschenstück gestaltet, wie ihr sagt, so wäre er ein schmählicher Schöpfer. Herr Tod, lasst euer Kläffen! Der Mensch ist das allerfreieste Werkstück Gottes. Sich selber ähnlich hat ihn Gott gebildet, wie er selbst am Anfange der Schöpfung gesprochen. Wo hat je ein Meister eine so künstliche kleine Kugel geschaffen wie des Menschen Haupt? Darin sind sinnreiche Kräfte. Da liegt im Augapfel der Gesichtssinn, meisterhaft in Spiegelform gebildet. Bis an des Himmels Klarheit reicht er. Da ist in den Ohren das weithin reichende Gehör, mit einem dünnen Häutchen trefflich verschlossen, zur Aufnahme und Unterscheidung mancherlei süßer Töne. Da ist in der Nase der Geruch, durch 2 Löcher ein- und ausgehend, zum behaglichen Genuss alles lieblichen, wonniglichen Duftes sinnvoll eingerichtet. Da sind in dem Munde die Zähne, die jede Nahrung Tag für Tag zermahlen. Dazu macht der Zunge dünnes Blatt jede Meinung des Menschen den Mitmenschen kund. Auch ist da des Geschmackes genussreiche Empfindung für jede Art Speise. Im Kopfe sind die aus tiefstem Herzen kommenden Gedanken, mit denen ein Mensch, wie weit er nur will, gar schnell zu reichen vermag. Bis zum Wesen der Gottheit und sogar darüber hinaus klimmt der Mensch mit seinem Denken. Und nur der Mensch besitzt den edlen Schatz der Vernunft. Er allein hat den schönen Körper, wie ihn niemand als Gott allein zu gestalten vermag, worin alle Kunst und Wissenschaft und Weisheit eingeschlossen sind. Lasst fahren, Herr Tod! Ihr seid des Menschen Feind. Drum sage dir nichts Gutes von ihm. Gegen vielschwätzende Leute ist nicht mit Worten anzukämpfen. Es mag nur auf sich beruhen mit deiner Ansicht, dass der Mensch aller Kunst, Schönheit und Vollkommenheit voll sei. Dennoch muss er in unser Netz fallen, mit unserem Garn gefangen werden. Grammatik, Logik, Geometrie hilft da nichts. Arithmetik, Astronomie, Musik, Philosophie, Physik, Astrologie, Chiromantie, Nekromantie helfen alle zusammen nichts. Jeder Mensch muss einmal von uns umgestürzt, in unserem Walktroge gewalkt und in unserem Rollfasse gesäubert werden. Das magst du glauben, du eitler Ackerknecht. Aber so viel als der Esel vom Seitenspiel versteht, so viel vermagst du die Wahrheit zu erkennen. Darum sind wir um deinetwillen so sehr bekümmert. Als wir dem König Alexander die Herrschaft der Welt abnahmen, als wir den trojanischen Paris und die griechische Helena zum Sterben brachten, da wurden wir nicht so hart gescholten wie von dir. Als David, der gewaltige König, und Salomon, der Weisheit schreiend, starben, Da ward uns mehr Dank als Fluchen zuteil. Die einstmals lebten, sind alle dahin. Du und alle, die jetzt sind oder noch geboren werden, müssen hinterher. Trotz allem bleiben wir tot, hier der Herr. Ihr habt vorhin gesagt, ihr seid etwas und seid doch nichts. Ihr seid kein Geist und seid des Lebens Ende. Und euch seien alle Menschen auf Erden anbefohlen. Und nun sprecht ihr, wir müssten alle dahin. Und ihr, Herr Tod, bliebet hier Herr. Zwei widersprechende Worte können nicht wahr sein. Soll alles Leben auf Erden ein Ende haben und ihr seid, wie ihr sagt, des Lebens Ende? So frage ich, wenn es kein Leben mehr gibt, so gibt es auch nimmer Sterben und Tod. Wohin kommt ihr dann, Herr Tod? Im Himmel dürft ihr nicht wohnen. Der ist nur den guten Geistern geschenkt und ihr seid nach eurer Rede kein Geist. Wenn ihr dann auf der Erde nichts mehr zu schaffen habt und die Erde nimmer besteht, so müsst ihr geradenwegs in die Hölle. Dort müsstet ihr ohne Ende ächzen. Dann werden auch die Lebendigen und die Toten an euch gerochen. Nach eurer widerspruchsvollen Rede kann sich niemand richten. Ich habe von Jugend auf gelesen und gelernt, wie Gott alle Dinge geschaffen habe. Ihr sagt, wie alles Wesen und Leben der Erde ein Ende nehmen soll. Doch spricht Plato, dass in allen Dingen des einen Zerstörung, des anderen Geburt sei. Und dass alle Dinge auf Wiederkehr aufgebaut sind. Und dass das Geschehen im Himmel und auf Erde nur eine von einem ins andere verwandelte ewige Wirkung sei. Mit eurer doppelsinnigen Rede wollt ihr mich von meiner Klage abschrecken. Und so berufe ich mich mit euch auf Gott, meinen Heiland, Verderber Tod. Damit gebe euch Gott ein böses Amen.